C4. Hallo, ich heiße Markus Meyer. Und Sie? Wie heißen Sie? Danke, gut. Und Ihnen? Ich trinke Cola. Sie auch?